Nummer 6, Dialog am Infostand. So, wer ist jetzt an der Reihe? Ich glaube, ich bin dran. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte eine Liste bestimmter Aussteller. Welche Branche oder welche Produktgruppe brauchen Sie? Ich brauche Zulieferindustrie für Schlafzimmermöbel und Zubehör, bitte. Brauchen Sie die Liste für ganz Deutschland, bestimmte Länder oder alle europäischen Firmen? Eigentlich interessiere ich mich für süddeutsche, aber auch für skandinavische Unternehmen. Gut. Einen Augenblick bitte. Ich drucke es Ihnen nach Ländern aus. Hier, bitteschön. Danke. Und könnten Sie mir noch einen Überblick über die heutigen Seminarveranstaltungen geben? Gern. Hier, bitte. Ach, und eine Sache noch. In welcher Halle hat die Firma Schlafwohl ihren Stand? Einen Moment. Das haben wir gleich. Die Firma Schlafwohl stellt in der Halle 12, im ersten Obergeschoss, Gang D, Stand 21 aus. Soll ich es Ihnen ausdrucken? Nein, danke. Ich habe es mir notiert. Vielen Dank für die Auskünfte und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und wer ist nun an der Reihe?